Vor allem die Jüngeren kaufen nicht nur mehr Einzelteile, sie tauschen auch mehr gebrauchte Kleidungsstücke über Webseiten wie Kleiderkreisel, wodurch sich ihr Konsum eher in eine Form von Miete oder Leasing verwandelt. Diese Spielart der Sharing Economy, des Prinzips, Konsumgüter zu teilen, ist zumindest dem Grundgedanken nach ökologisch. Also aus der Idee des Ressourcenschutzes und damit aus dem Prinzip Fairness heraus motiviert. Tatsächlich handelt es sich allerdings um Kapitalismus in Reinform. Wer immer mehr für immer weniger Geld haben will, folgt dem Urprinzip des Handels. Er maximiert seinen Nutzen. Aus Sicht von Horkheimers und Adornos Ideologiekritik ist Konsum ein Mechanismus des Kapitalismus, der Menschen verblendet und entfremdet, also mit immer neuen, aber falschen Wünschen ausstattet. Das Konsumangebot könnte aber auch einfach eine Antwort sein auf die Neigung zur Neophilie, die in uns allen vorhanden ist, allerdings stärker oder schwächer ausgeprägt sein kann. Freiheit und Offenheit liegen hier nah beieinander. Progressive betonen auch beim Konsumieren Beweglichkeit, Vielfalt, Individualität und vor allem das Neue. Progressive betonen nicht nur ihre eigenen Prinzipien, sie wollen manchmal auch die konservativen Prinzipien Autorität, Loyalität und Reinheit sichtbar unterwandern. Antiautoritäre Progressivitätsmarker richten sich gegen klare Kategorien, Struktur und Ordnung, etwa durch asymmetrische Haarschnitte, Kleidungsstücke im Used-Look oder androgyne Schnitte. Außerdem richten sie sich gegen Konventionen, früher gegen Hüte, heute gegen Krawatten. Ebenso gegen finanzielle Statusabzeichen, sodass bei vielen Kleidungsstücken für Progressive Preis und Herkunft nicht mehr erkennbar sein müssen. Der Erfolg einstiger Sport- und Arbeitsbekleidung wie Jeans, Sneakers, Armeejacken und Holzfällerhemden ist nicht nur ihrer Funktionalität, sondern auch der weltweiten Informalisierung geschuldet, die mit der großen progressiven Wende anbrach. Ohnehin stammen viele Modeeinflüsse schon seit einigen Jahrzehnten aus der Jugendkultur und der Gay-Culture, die individualistisch sind und alte Traditionen infrage stellen.